Während dieser ganzen Zeit hatte er den Stoff meiner Jacke befühlt, meine Hände gestreichelt, nach meinen Stiefeln gesehen und überhaupt ein kindisches Vergnügen an der Gegenwart eines Mitmenschen gezeigt. Aber bei meinen letzten Worten wurde er anscheinend misstrauisch. Er machte ein schlaues Gesicht und fragte, »Du sagtest, wenn du wieder an Bord kommen kannst. Nun, wer kann dich denn daran hindern?« »Du nicht, das weiß ich wohl«, war meine Antwort. »Da hast du recht«, rief er. »Nun, wie heißest du denn eigentlich, Matt?« »Jim.« »Jim. Jim«, wiederholte er, mein Name gefiel ihm augenscheinlich. »Na, Jim, nun hör mal. Ich hab wüst gelebt, du würdest dich schämen, wenn ich dir davon erzählte. Zum Beispiel, wenn du mich so ansiehst, so würdest du wohl nicht denken, dass ich eine fromme Mutter gehabt habe?« »Allerdings eigentlich nicht«, antwortete ich. »Na ja, aber ich hatte eine, sogar eine ganz besonders fromme Mutter. Und ich war ein höflicher, frommer Junge und konnte meinen Katechismus herunterrasseln, so schnell, dass kein Wort vom anderen zu unterscheiden war. Ja, so weit bin ich nun heruntergekommen, Jim. Und ich fing an mit Murmelspielen auf dem Kirchhof. Damit fing's an, aber es blieb nicht dabei, und meine Mutter sagte es mir voraus, prophezeite, wie alles kommen würde. Jawohl, das tat sie, aber die Vorsehung, die hat mich auf diese Insel hier gebracht. Ich hab es mir alles durchgedacht, auf dieser einsamen Insel hier, und ich bin nun wieder fromm geworden. Rumtrinken, damit fängst du mich nicht mehr. Bloß ein Fingerhut voll auf gut Glück, natürlich, den will ich haben, sobald ich die erste Gelegenheit habe. Ich werde gewiss ein guter Mensch sein, und ich sehe auch den guten Weg vor mir. Und, Jim...« Dabei sah er sich um und senkte seine Stimme zu einem ganz leisen Flüstern. »Ich bin reich.« Ich war jetzt überzeugt, dass der arme Bursche in seiner Einsamkeit verrückt geworden wäre, und dies Gefühl muss wohl auf meinem Gesicht zu lesen gewesen sein, denn er wiederholte ganz aufgeregt seine Behauptung. »Reich, reich, sag ich dir, und ich will dir was sagen. Ich will einen Mann aus dir machen, Jim. Oh, Jim, du wirst deinen Stern dafür segnen, dass du der Erste warst, der mich gefunden hat.« Plötzlich aber kam ein Schatten über sein Gesicht. Er packte meine Hand mit einem festen Griff und hielt mir drohend den Zeigefinger vor die Augen und fragte, »Nun, Jim, jetzt sag mir aber die Wahrheit. Das ist doch nicht Flints Schiff.« Da hatte ich eine glückliche Eingebung. Ich begann zu glauben, dass ich einen Verbündeten gefunden hätte und antwortete ihm ohne Zögern, »Es ist nicht Flints Schiff. Und Flint ist tot, aber ich will dir die Wahrheit sagen, wie du es von mir verlangst. Es sind einige von Flints Leuten an Bord, und das ist schlimm für uns andere.« »Doch nicht ein Mann mit einem Bein?« »Silver?«, fragte ich. »Richtig, Silver, das war sein Name.« »Er ist der Koch und außerdem der Rädelsführer.« Er hielt mich immer noch beim Handgelenk fest, und als ich diese Worte gesagt hatte, drehte er mir beinahe den Arm um und sagte, »Wenn Long John dich geschickt hat, dann bin ich so gut wie geliefert, das weiß ich, aber was meinst du wohl, was ich mit dir machen werde?« Ich hatte mich im Nu entschlossen und erzählte ihm, anstatt seine Frage zu beantworten, die ganze Geschichte unserer Reise und die schwierige Lage, in der wir uns befanden. Er hörte mich mit gespannter Aufmerksamkeit an, und als ich fertig war, tätschelte er mir die Backe und sagte, »Du bist ein guter Junge, Jim, und ihr seid alle in der Klemme, nicht wahr? Na, setzt nur euer Vertrauen auf Ben Gunn. Ben Gunn ist der Mann, dies zu machen. Nun, sage mal, würdest du es für wahrscheinlich halten, dass euer Squire sich anständig bezeigen würde, wenn er Hilfe bekäme, da er doch in der Klemme ist, wie du bemerkst?« Ich sagte ihm, der Squire sei der anständigste und freigebigste Mann von der Welt. »Ei, ja, aber siehst du«, antwortete Ben Gunn, Ich meinte damit nicht, dass er mich zum Torwächter machen und mir eine Livree geben sollte und so weiter. Daran liegt mir nichts, Jim. Was ich meine, ist dies. Würde er wohl von dem Gelde, das jetzt schon so gut wie mein ist, mir was abgeben? Sagen wir vielleicht 1.000 Pfund Sterling? Ich bin überzeugt, das wird er tun. Es war überhaupt schon bestimmt, dass alle Leute einen Anteil bekommen sollten. Und freie Überfahrt nach Hause, fügte er hinzu, indem er ein ganz besonders pfiffiges Gesicht machte. Oho, rief ich, der Squire ist ein Gentleman. Außerdem, wenn wir die anderen loswerden, brauchen wir dich ja, damit wir das Schiff nach Hause bringen können.